Runde 1, der Kollege gegen Cash. Du bist ein Kind ohne Styles und ich zerlege dich, du Fag. Dollarbild, Dollarbills nehm ich als Klopapier. Ich bin so reich, meine Scheiße heißt Côte d'Azur. Du Ho, verlierst gegen Jeremy, den Bauernkrieg. Da du der erste Soldat bist, der sich wie eine Frau anzieht und kaum was sieht, vor lauter Schminke in der Presse. Was kannst du eigentlich außer im Internet zu betteln und den Hintern hinzustrecken? Wenn dein Papi nach Haus kommt, wenn er dich nach Feierabend ran entwackelt das Haus und deine Mom gibt Applaus, denn du hast reichlich Talent. Ich habe dir Kaffee gekocht, denn mir wurde gesagt, dass du einschläfst beim Rappen. Deine Punches haben in etwa den Effekt einer Tasse voll Tee. Bitch, ich schicke dir Double Punches in deine vergammelte Fresse wie ein MG. Du machst vielleicht Cash, doch ich mach Business wie Lloyd. Fick dich, du Toy, ich stepper das Mic und kling wie Twister auf Deutsch. Verticke das Zeug an die Bitches im Park und an die Kids auf dem Schulhof. Fick deine Mutter gegen die Wand und geh dabei tief wie ein U-Boot. Ich verpasse dir Schuhsohlen direkt in deine verschimmelte Fresse. Verpiss dich, du Nutte, ich zeige dir, wie ich dich minderwertig empfänge. Zerfetzer, verstecke dich besser tief unter der Decke von deinem Kinderbett. Bitch, du bist und bleibst auf ewige Zeit ein kleines Internet-Kid, das von meinem Pin verletzt wird. Freiburger Bitch, steig unter den Tisch. Ich gebe dir Schwarze die Fresse, bis du nicht mehr weißt, was an derer Mutter geht. Ich schiss, ich lege dich flach und zersäge dich nach allen Regeln der Kunst. Den Hebel und Kunst nehm ihn in den Mund, meinen Penis. Sonst gibt's Schläge, du Hund. Steh nicht so rum, mach dich nützlich und bück dich. Ich drück dich an die nächstbeste Wand dran und fick dich. Es macht mich glücklich zu sehen, wie du versagst, denn sogar Stein findet dich weak. Hier ein Zitat: Cash ist weder Kalk noch Breck noch Tidenhub. Und wir den Frank glauben müssen, wir in Bibelschulen. Ist G-Man schwul? Ist der Papst katholisch? Yeah. Schon gut, Cash, diese Fragen waren rhetorisch. Stammt dein Vater aus Polen? Bitch, du siehst mitgenommen aus. Man geht zum CSD und zieht dich mitten in der Crowd. Ey, ich bin wie der Nikolaus und komm mit drei Hoes durch die Tür. Selbst deine besten Inet-Homes kennen kein Foto von dir, weil du hässlich bist. Ich meine, schau dich an, du bist so hässlich, dass man es kaum glauben kann.